Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App oder einem weiteren Content Blocker. Und zwar Blocker, Privatsphäre, Medien und Werbeblocker für Safari. Ich habe für die App nur zur Erwähnung einen Promocode bekommen. Für jeden, der sie sich kaufen möchte, kostet sie 99 Cent. Ist eine Universal App, 10,7 MB groß und Version 1.0.1 liegt vor. Erfordert natürlich iOS 9 oder neuer und benötigt benötigt ein 64-Bit iOS-Gerät. Sprich, es ist ab dem 5S, also ab dem iPhone 5S kompatibel und ab dem iPad Air. Die Beschreibung liegt folgendermaßen. Blocker ist ein fortschrittlicher Inhaltsblockierer für Safari unter iOS 9. Mit Blocker kannst du einfach Webinhalte blockieren, die dich schon lange gestört haben. Blocker ist ein Werbeblocker, Privatsphärenschutz, Medienblocker, Social-Button-Blocker und es blockt Cookies und Cookie-Warnungen. Blocker lässt dich entscheiden, welche Inhalte du auf im Web sehen willst. Blocker kann automatisch jegliche Art von Werbung auf einer beliebigen Website entfernen, sodass du eine schnellere und ungestörtere Surferfahrung hast. Um noch schneller zu surfen, wenn du langsames Internet hast, kannst du alle Mediadaten wie Bilder und Videos blockieren. So siehst du nur die Inhalte, die du schnell benötigst. Darüber hinaus kann Blocker deine Privatsphäre schützen, indem es so gut wie jede Technik die Daten über dich beim Surfen sammelt blockiert. Und falls eine Seite Cookies nutzt, um dich in einer Art wiederzuerkennen, die du nicht möchtest, fügst du diese Seite einfach zum Cookie-Blocker hinzu. Zusätzlich gibt es noch eine Option, um die lästigen, die finde ich auch persönlich sehr lästig, um die lästigen Cookie-Warnungen diverser Seiten, die die Hälfte des Seiteninhalts verdecken, zu blockieren. Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, aktualisiert Blocker seine Blocker-Regeln automatisch im Hintergrund. Du kannst dies zusätzlich auch manuell tun, indem du die Einstellungsübersicht hinunterziehst zum Aktualisieren. Blocker bietet eine Vielzahl an erweiterten Optionen. Du kannst eine Seite zu einer Ausnahmeliste hinzufügen, wenn du einen bestimmten Blocker auf dieser Seite deaktivieren möchtest, beispielsweise wenn du eine Seite durch das Anzeigen von Werbung unterstützen möchtest. Wenn dich diese Optionen nicht interessieren, bleibt Blocker trotzdem einfach. Aktiviere einfach den Inhaltsblockierer für Safari und aktiviere die Blocker, die du verwenden möchtest, in der Blocker-App. Für schnelleren Zugriff direkt aus Safari gibt es eine Einstellungserweiterung, die dich Ausnahmelisteneinträge direkt für die Seite verwalten lässt, während du im Web surfst. Die Funktionen sind: Entferne nervige Werbungen, Bilder, Social Buttons oder Cookie-Warnungen in Safari. Schütze deine Privatsphäre, indem du Tracking-Techniken und Cookies auf bestimmten Seiten blockierst. Verwalte Ausnahmelisteneinträge für beliebige Seiten, falls du einen Blocker auf der Seite deaktivieren willst. Einstellungserweiterung, um dies direkt in Safari durchzuführen und Problemberichte mit Blocker zu senden. Spare Datenverbrauch und lade deine Lieblingswebsite schneller durch die Blocker. Automatische Blocker-Regel-Updates im Hintergrund. Ich habe jetzt eigentlich schon alles vorgelesen, was die App macht. Es ist einer dieser Content-Blocker. Wie gesagt, ihr könnt verschiedene Dinge blockieren. Ihr könnt einmal Werbung blockieren. Ihr könnt Medien blockieren, also Videos und Bilder etc. Ihr könnt Tracking-Mechanismen blockieren, indem ihr die Privatsphäre-Blocker einschaltet und ihr könnt Cookie-Hinweis-Blocker die Cookie-Hinweise blockieren. Ihr könnt zu jedem dieser Blocker könnt ihr Websites auf eine Whitelist setzen. Zum Beispiel, wie ja erwähnt wurde, wenn ihr irgendwie die Website, die Werbung anzeigt, unterstützen wollt oder so. Das Ganze funktioniert wunderbar, läuft im Hintergrund. Websites auf eine Whitelist setzen ist mit der ja, Blocker-Erweiterung, die ihr über das Sharing-Menü erreicht, sehr einfach möglich und funktioniert. Ja, und man kann wirklich an der App überhaupt nichts meckern für den Preis von 99 Cent. Ich werde, wie auch bei Crystal, werde ich jetzt keine Download-Empfehlung unbedingt geben, weil jeder muss halt entscheiden, ob er einen Content-Blocker nutzen möchte, ob er bei Websites Werbung blockieren möchte, ob er manche Websites oder Blogs auf eine Whitelist setzen möchte oder nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er oder sie das macht. Ich kann nur sagen, Blogger, die App ist sehr aufgeräumt, selbsterklärend, definitiv nicht zu teuer mit 99 Cent und funktioniert einwandfrei. Da gibt's, wie gesagt, gar nichts zu meckern. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.